Hallo Valentin, schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön hier zu sein. Rechte Anschläge in Berlin, die von Politik und Polizei lapal, meist als Einzelfälle deklariert werden, häufen sich zuletzt vermehrt. Generell nimmt auch die Sichtbarkeit neurechter Akteurinnen zu. Wissenschaftliche Studien befassen sich jedoch meist mit dem stereotypischen und schon verklärten ländlichen Raum, dem beispielsweise Abgehängtheit oder völkische Attribute zugeschrieben werden. Ist Berlin ein Raum frei von rechten Strukturen? Kannst du uns einen Überblick zu rechter Forschung im städtischen Raum geben? Also erstmal sehr gute Frage, denn tatsächlich war die erste Reaktion nach den großen Erfolgen der AfD 2016, 2017 ja, dass man irgendwie davon gesprochen hat, dass es so etwas wie eine Rache der Dörfer geben würde oder so. Und das war auf den ersten Blick nicht total unplausibel, denn wenn man sich die AfD-Ergebnisse angeschaut hat, dann war es tatsächlich so, dass sie eben in dünn besiedelten, überalterten und irgendwie ländlichen Räumen im Schnitt besser abgeschnitten hat als in den Metropolen. Gleichzeitig gibt es auch große Ausnahmen, also Großstädte wie Heilbronn oder Dresden, die das zeigen. Und ja, deshalb redet man auch viel darüber, dass es hauptsächlich eine Abhängigkeit von einer lokalpolitischen Kultur gibt und eben sowas wie Persistenzen, die den Erfolg von rechten Parteien bestimmen können. Persistenzen wäre halt sowas wie Fahrtabhängigkeiten, die sich über Generationen hinweg durchsetzen. Also da konnte man auch nachweisen, dass sich quasi bis in die 20er hinein teilweise in einigen Städten rechtes oder eben auch nicht rechte Wahlpräferenzen durchgesetzt haben, wenn es eben keine, ja, super starke Migration in diesen Städten gab oder die Bevölkerung in irgendeiner Weise stark durchgewechselt ist. Und Berlin ist einer dieser Städte, in denen diese alten Nazi-Strukturen stark überprägt wurden, einfach durch die Zeit der Teilung und quasi der ganze Ostteil Hauptstadt der DDR war. Und inzwischen ist es eben eine Stadt, in der quasi im Vergleich so ein weitestgehend kosmopolitanes Lebensgefühl vor sich hergetragen wird, sich damit diese Diversität und so weiter erstmal umgegangen wird. Trotzdem ist es eine total wichtige Plattform für die neue rechte Bewegung, jetzt beispielsweise rings um die Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung. Auch wenn Berlin der Inbegriff einer Gesellschaft ist, die sie eigentlich nicht will, also die diese neue Rechte eigentlich bekämpft. Aber jenseits dessen darf man auf jeden Fall nicht vergessen, dass eben, wie du schon gesagt hast, eben alte neonazistische Strukturen durchaus noch präsent sind. Also das NPD-Parteibüro in Köpenick, der Thorsteiner-Laden in Spandau, diese Liste lässt sich fortsetzen. Und auch wenn der letzte große bundesweite Mobilisierungserfolg von diesen neonazistischen Strukturen schon ein bisschen her ist, es war eigentlich der Hessmarsch, geht es ja immer weiter. Das passiert halt hauptsächlich jenseits des klar Sichtbaren. Also es gibt eine stark vernetzte, extrem gewaltaffine Struktur. Sieht man an den ganzen Morden in den 90ern und 2000ern und jetzt in dem Neukölln-Komplex, in dem mal wieder Verstrickungen zwischen Neonazis und Sicherheitsbehörden zutage treten und zu dem man auch den unaufgeklärten Mord an Burak Bektaş zählen kann. Ja, also um deine Frage dann zu beantworten, rechte Strukturen sind total präsent und ein drängendes Problem, sowohl seitens der neuen Rechten als auch der neonazistischen Strukturen. Und der Fokus rein auf ländliche Gebiete ist da total irreführend. Und wenn ihr nach einem Überblick zu rechter Forschung im städtischen Raum fragt, das ist ein weites Feld. Was man da vielleicht machen kann, ist einmal so drei zentrale Forschungsstränge ansprechen. Das erste beschäftigt sich damit und auch schon länger, welche Rolle Stadt überhaupt im rechten Denken einnimmt. Und da gibt es ganz viele gute Werke dazu, wie Großstadtfeindschaft beispielsweise mit Antisemitismus in Verbindung gebracht wird und die Stadt im rechten Denken immer als Ort des Devianten gilt, als Ort der proletarischen Organisierung. Also alles das, was man eben als Nazis und Rechte eben nicht wollen. Genau, ein zweiter Forschungsstrang geht ein bisschen der Frage nach, weshalb die radikale Rechte trotzdem auch in Städten so erfolgreich sein kann. Und da gibt es eine ganz spannende Broschüre von Daniel Mundes und Paul Tschoke, die in Frankfurt und Leipzig geforscht haben. Und da haben sie sich Wohnquartiere der sogenannten inneren Peripherie angeschaut, also Wohnquartiere der Marginalisierten. Und da gehen sie dem nach, wie anfällig diese für Deutungsmuster der radikalen Rechten sind. Also machen so einen gewissen Zusammenhang auf zwischen, ja, neoliberaler Stadtpolitik im Sinne von Austerität, Gentrifizierung, Verdrängung und Entmischung und eben der Möglichkeit rechter Geländegewinne in solchen Vierteln. Ein dritter Forschungsstrang, den man vielleicht ganz kurz anreißen kann, der geht der Frage nach, wie die parteiförmige radikale Rechte jetzt mit dem Aufwind der städtische Kommunalpolitik verändert. Da gibt es ein Forschungsprojekt Podesta, die beschäftigen sich in Stuttgart und Leipzig ganz konkret mit stadtpolitischen Diskussionen. Beispielsweise geht es denen um Dieselfahrverbotszonen und wie das eben seitens der AfD aufgegriffen wird und angedreht wird und wie sich damit eben auch ja, stadtpolitische Kultur langfristig verändert. Also hier geht es darum, wie der Kampf um die Stadt quasi von rechts geführt wird und mit einem Kampf um Anerkennung und aber auch Abwertung ja, verbunden wird. Der letzte Strang ist so ein bisschen der, an dem ich selber auch ansetze in meiner Forschung. Ich beschäftige mich aber hauptsächlich mit dem suburbanen Raum von Berlin. Und genau, es ist jetzt schwierig, irgendwie so einen konkreten Forschungsstand schnell runterzubrechen, aber wer sich dafür interessiert, kann gerne mal in das Themenheft der Suburban schauen, das den gleichen Titel trägt wie diese Sendung, glaube ich, Stadt von Rechts heißt es. Und genau, Suburban ist so ein kleines Journal, was auch aus unserem Verein Kritische Geografie Berlin mit hervorgegangen ist. Das ist auch Open Access, kann man online finden und da sind tolle Artikel zu diesem ganzen Themenfeld drin. Ja, vielen Dank. Das ist vielleicht ein guter Überblick. Oft fällt auch der Begriff Angstraum, wenn es um rechte Orte geht. Kannst du mir erklären, um was es da geht oder was man mit diesem Begriff anfangen soll? Na klar, also auch da gibt es erstmal wieder lesenswerte Lektüre. Also Uta Döring hat ein sehr gutes Buch dazu geschrieben. Das heißt Angstzonen, glaube ich. Und genau darin beschäftigt sie sich mit genau diesem Phänomen. Also eben mit Orten und Plätzen, die aufgrund ihrer Lage, Nutzung und Bebauungsstruktur irgendwie gefürchtet und deswegen auch gemieden werden von bestimmten Teilen der Bevölkerung. Und im Kontext von neonazistischen Raumnahmestrategien sind es eben Orte, an die sich diejenigen nicht trauen, die eben nicht in das Weltbild der Nazis passen. Und ich glaube, viele eurer Zuhörerinnen kennen eben solche Ecken, die man entweder aktiv meidet oder nur in Begleitung und höchster Alarmbereitschaft betritt. Also es auch jetzt für mich ganz persönlich gesprochen, als jemand, der in einer ostdeutschen Mittelstadt groß geworden ist und als erkennbar linker Jugendlicher, habe ich ganz klar irgendwie Orte, die ich nicht gerne gegangen bin. Es war der Bahnhofsvorplatz, war die Tanke, die Straße, in der eine Nazi-WG residiert hat. Und das sind genau solche Orte, die sich auf so einer subjektiven Stadtkarte einbrennen. Und diese Orte sind Großteilen der Bevölkerung irgendwie präsent als ja, sowas wie Angsträume. Natürlich ist es auch wichtig, darüber zu sprechen und diese Awareness zu schaffen und sich mit anderen auszutauschen. Aber es ist auch durchaus problematisch, das so festzuschreiben. Also da gab es beispielsweise zur WM in Deutschland, damals gab es große Karten, die sogenannte No-Go-Areas ausgewiesen haben für nicht weiße Personen. Und das kann man durchaus auch ambivalent betrachten. Natürlich hat das einen effektiven Nutzen, aber gleichzeitig schreibt man damit auch, also spielt man so ein bisschen der Erzählung von national befreiten Zonen in die Hände, die halt eine rechte Strategie sind. Eigentlich ein missverstandenes ja, NPD-Strategiepapier, aber trotzdem ist das was Kameradschaften vor sich hertragen, irgendwie Orte zu schaffen, die für Minderheiten unangenehm sind und gemieden werden. Und genau was wichtig ist, ist eben diese Sachen nicht so festzuschreiben, sondern immer auch diese Orte als umkämpft anzusehen. Und das ist auch das, was Uta Döring so ein bisschen in dem Buch gezeigt hat, ist, dass ja, Nazi-Strukturen kann man sehr schwierig von heute auf morgen irgendwie loswerden, aber man kann zumindest mit irgendwie einigermaßen durchdachten raumplanerischen, ja, stadtplanerischen Entscheidungen Angstzonen reduziert werden. Also das sind ja also Stichworte einfach nur vielleicht so Nutzungsmix, Einsehbarkeit, soziale Kontrolle, alles Sachen, mit denen man so eine gefühlte Sicherheit erhöhen kann und mit denen man wenigstens es schafft, Orte nicht exklusiv für eine dominante Gruppe, in diesem Fall Nazis, auszurichten. Orte selbst können eigentlich nicht wirklich gefährlich sein, sondern Orte und Räume werden durch soziale Praktiken geprägt und definiert. Wie sehen da rechte Praktiken der Raumaneignung aus und wo manifestieren sich rechte Strukturen im Raum, beispielsweise in Berlin? Das ist total richtig. Rechte Räume werden produziert, sind nicht aktiv da oder irgendwie gottgegeben oder so. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, diese Strategien, diese Raumnahmestrategien zu unterscheiden. Einerseits quasi neonazistische räumliche Strategien, wie wir sie auch gerade über die Angsträume besprochen haben, und andererseits Raumnahmestrategien der neuen Rechten. Ich glaube, diese unterscheiden sich so ein bisschen. Und für neonazistische Raumnahmestrategien hat Wilhelm Heidmeier beispielsweise so ein Konzept aufgestellt, was relativ weit rezipiert wurde. Er geht von so vier Stufen von ja, einer Raumnahme aus. Es geht von Provokationsgewinne über Räumungsgewinne hin zu Raumgewinn und Normalitätsgewinn. Und das ist so erstmal so ein bisschen simpel ausgedrückt, doch für neonazistische Raumnahme hat das eine gewisse Erklärungskraft. Wenn man Provokationsgewinne darüber definiert, dass man sich eben nach vorne traut, dass man rechten Graffitis oder Bannern irgendwie den Raum vereinnahmt, dann schafft man es eben, dass es für politische Gegner und Minderheiten irgendwie unangenehm wird, in diesen Räumen sich aufzuhalten und darüber eben so Räumungsgewinne einfährt. Raumgewinne ist das, was er beschreibt, dass sich eben diese Strukturen selbst Räume aneignen. Und da gibt es ja auch massig Beispiele, beispielsweise noch in den 90ern im Waidling-Kiez, das besetzte Nazi-Haus. Und Normalitätsgewinne ist dann das, was daraus erwächst. Also wenn halt die visuelle und auch die lebensweltliche Dominanz von rechten Gruppen so groß ist, dass es eben ja zu einer normalen Alltagswelt zählt und gar nicht mehr problematisiert werden kann. Hingegen ist es für die Raumnahmestrategien der neuen Rechten, ist es, glaube ich, besser, sich einem anderen Ansatz hinzulegen, der so ein bisschen differenzierter das Verständnis von Raum zugrunde liegt. Und du hast es angesprochen, Räume sind sozial produziert, das geht alles so ein bisschen zurück auf Henri Lefebvre, dass man eben nicht einen Raum einfach sich nimmt und dann ist er weg und dann ist er irgendwie rechts, sondern es geht darum, dass man diese Räume in ihrer Produziertheit sich anschaut. Also wer mit welchen Mitteln diese Räume sich schafft und wie diese auch umkämpft sind. Und ja, für die neue Rechte sind das in Berlin ganz spezifische Räume und ja, gar nicht mal so wenig, wenn man sich damit ein bisschen befasst. Also es gibt beispielsweise die Bibliothek des Konservatismus in der Fasanenstraße, den Sitz der Desiderius Erasmus Stiftung, also die AfD-nahe Parteistiftung und unterschiedliche Burschenschaften, beispielsweise Gothia, die alle in diesem Netzwerk der neuen Rechten unterwegs sind. Aber es gibt auch noch andere Orte, beispielsweise Redaktionen wie des Magazins Cato oder eben der Jungen Freiheit. Diese genannten bewegen sich jetzt alle so ein bisschen in West-Berlin, aber diese Liste lässt sich noch relativ weit verlängern. Interessant ist es aber bei diesen Orten, was sie eint, so zu beobachten, wie sie sich eben deutlich unauffälliger eben in das Gewebe dieser Stadt einfügen und sich irgendwie ja, es schaffen, in die Nachbarschaft einzufügen, ohne zunächst groß aufzufallen. Und das ist eben auch eine Herausforderung für Gegenstrategien, das dann erstmal zu problematisieren und irgendwie das erstmal aufzuzeigen, was da für einen Raum geschaffen wurde. Und das liegt auch daran, dass sie selten wirklich sichtbar werden. Also es ist nicht die Art von ja, Einrichtungen, die große Demos und Riots anzetteln. Es ist halt relativ selten, dass es wirklich sichtbar wird. Beispielsweise nur, um einen Anlass zu nennen, ist der Marsch fürs Leben, der ja durchaus enge Querverbindung zur Bibliothek des Konservatismus hat, wo eben so eine, ja, ein Sonderbestand sogenanntes zum Thema sogenannter Lebensschutz ist und wo sich eben diese Vordenker der ja, dieser Szene vernetzen. Und das ist eben einer dieser wenigen Momente, wo das wirklich sichtbar wird. Ansonsten fügt sich das leider Gottes sehr gut in diese Nachbarschaften ein. Die Sichtbarkeit ist anscheinend sehr relevant. Also eine der Strategien gegen die Rechten ist auch, Orte sichtbar zu machen, um auch mögliche Gegenstrategien zu machen. Aber du in deiner Forschung beschäftigst dich auch mit neurechter Kommunalpolitik. Was hat es denn damit auf sich? Den Anlass dazu zu forschen gibt eigentlich so ein Paradox der parteiförmigen radikalen neuen Rechte. Also diesem Erfolg auf Bundesebene und auf EU-Ebene steht die lokale Ebene gegenüber, auf der es die AfD oftmals nicht mal schafft, irgendwie die Listenplätze voll zu machen und auf der eben auch flächendeckend schlechtere Ergebnisse erzielt werden. Und die Partei selbst hat eben dazu für so ein nachholendes Wachstum von unten aufgerufen. Und das ist eigentlich ganz spannend, was sich da gerade formiert. Also ja, so ein kommunalpolitisches Profil der neuen Rechten. Und das ist auch im Gegensatz zu anderen, ja, Parteien der radikalen Rechten, die halt ja die Arbeit in der Kommunalpolitik, wo das eben am Anfang stand und das ein ganz wichtiger Bestandteil war. Es ist eben jetzt für die AfD ja eben so ein nachholendes Element. Und da geht es jetzt ganz viel um Übersetzungsarbeit, wie man eben diese ja antimigrantischen Themen von Bundes- und EU-Ebene runterbricht auf eben diese ja lokalpolitischen Entscheidungen, in denen es um Freibäder geht, wo es um Zebrastreifen geht und so weiter. Und wenn ich vielleicht ein Beispiel nennen kann, weiß man, dass es in Lokalpolitik sehr viel um ja, den Zustand von Straßen und so weiter geht. Und hier ist auch in meiner eigenen Forschung gibt es so ein paar Beispiele, wo sich total deutlich zeigt, wie die AfD versucht, auf so einen kleinen Ebenen quasi das große Bild, das große rechte Bild nochmal neu aufzumachen. Also da geht es dann um die Schaffung eines Kollektivs, beispielsweise eines weißen, mittelständischen Pendlers mit der Auto fährt und dafür irgendwie mal nach Berlin rein muss. Und das ist irgendwie das, wofür die AfD dann steht oder für, wo sie quasi die Leute abholen möchte. Und aber gleichzeitig auch eine Gegnerschaftsbestimmung, die sowohl nach oben verläuft als auch horizontal. Also nach oben im Sinne von, dass man gegen die Klimaschutzpolitik der sogenannten Eliten ist, die sich dann irgendwie in Geschwindigkeitsbegrenzungen übersetzt und dass man eben auch andererseits gegen die ja die Bedürfnisse dieser der Großstadtbewohnerinnen ist, also die eben die Stadt als Ort zum Leben und nicht als Ort für den Durchgangsverkehr gestalten wollen. Und ja, besonders spannend auf dieser kommunalen Ebene ist, dass hier einerseits kommunale Wählergemeinschaften, aber auch CDU ganz oft das populistische Gehalt eigentlich abschöpfen. Also wenn sich die AfD als Autofahrerpartei gerieren will, dann hat sie eigentlich ein Problem, weil es da schon einige Autofahrerparteien draußen gibt. Und andererseits ist es hier spannend, wie sich eben auf dieser lokalen Ebene Koalitionen erproben, also eben mit CDU, AfD, kommunalen Wählergemeinschaften, aber auch teilweise der Linken, wenn es dann eben den opportunistischen Bestrebungen ging. Jugendzentren wurden in den letzten Jahren vermehrt geschlossen und öffentliche nicht kommerzielle Räume weichen Shoppingzentren, also alternativ gelebte Utopien wie die Potze stehen vor der Räumung. Gibt es hier einen Zusammenhang zwischen dem Erstarken der Rechten, insbesondere auch bei Jugendlichen? Beziehungsweise kann man sagen, dass dort, wo linke Strukturen, also antirassistische, antifaschistische Öffentlichkeitsarbeit abwesend sind, die neue Rechten Raumgewinne einfahren? Also Jugendclubs sind auf jeden Fall ein extrem wichtiger Austragungsort für neurechte Politik. Also die AfD erprobt massenweise Kampagnen gemeinsam mit anderen autoritären Stichwortgeberinnen, um halt diese Jugendclubs zu schließen. Das Kulturbüro Sachsen hat gerade eine ganz schöne Broschüre rausgegeben, wo sie quasi reflektiert, wie die AfD das erste Jahr in der Kommunalpolitik so agiert hat. Also nicht nur die AfD, aber rechte Parteien. Und genau, da stehen halt Jugendzentren immer ja ganz stark im Fokus dieser Politbeschreibung. Und jetzt zum Beispiel Potze, auch wenn man jetzt nicht befürchten muss, dass die Lücke, die eine etwaige Schließung dessen schafft, von einem rechten Jugendclub beispielsweise gefüllt wird, ist es dennoch ja extrem wichtig, für diesen Ort alternativer Jugendkultur einzutreten. Denn das sagt es auch über eine Stadt, die es irgendwie als okay hinnimmt, dass sich ein Netzwerk aus neurechten Burschenschaften und Intellektuellen eben reichlich Rückzugsorte schafft. Und man aber gleichzeitig einem der wenigen widerständigen Orte den Raum entzieht. Und das ist halt genau dieser Nährboden, der es gestattet, autoritäre Entwürfe von Gesellschaft mehrheitsfähig zu machen. Ja, man kann nicht unbedingt sagen, dass Rechte besonders dort erstarken, wo es niemanden gibt oder wo es weniger Strukturen gibt, die sich irgendwie für linke Politik einsetzen, weil es einfach ja, ein flächendeckendes Wachstum ist. Und auch dort, wo es extrem engagierte Gruppen gibt, die total stabile Arbeit machen, erstarkt die Rechte. Aber gleichzeitig ist klar, wo ein linkes oder im weitesten Sinne zivilgesellschaftliches Korrektiv fehlt, da hat es die Rechte deutlich leichter Fuß zu fassen. Und das hat auch schon Thomas Birk beispielsweise in seiner Dissertation gezeigt. Er hat sich 2010 brandenburgische Mittelstädte angeschaut. Und einer der Gründe, weshalb es die Nazis da so leicht hatten, ihre Dominanz im öffentlichen Raum zu behaupten, liegt eben darin, dass in den frühen 90ern Deutungskämpfe verloren gegangen sind. Und das genau hat in vielen ostdeutschen ländlichen Orten sich so stark ins Lokalgedächtnis eingebrannt, dass man quasi froh ist, dass es alles so ist, wie es ist, solange es eben keine rechten Menschenjagden gibt, die es irgendwie in die bundesweiten Medien schaffen. Und mit allem unter dieser Schwäche lässt sich leben. Und es ist so ein Nährboden, auf dem eben dieser neuerliche Wachstumsimpuls der radikalen Rechten aufbauen kann, wenn sich eben nicht aktiv linke Strukturen dort eben ja, Gehör verschaffen und das problematisieren.